Kundgabe 6169. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.01.1955. Name Jesus besiegt den Dämon. Dem Dämon könnet ihr gebieten in meinem Namen, dass er sich entferne, und ihr werdet frei sein von ihm. Ihr habt ein sicheres Mittel, den Namen eures Herrn und Heilands, der, vollgläubig ausgesprochen, übergroße Kraft hat auf alles Böse, auf euch bedrängende Kräfte, die im Auftrag dessen arbeiten, der mein Gegner ist. Sie werden euch verlassen müssen, so ihr ihnen die Kraft meines Namens entgegensetzet. Denn vor diesem fliehen sie, um nicht vernichtet zu werden. Also brauchet ihr immer nur, euch dem göttlichen Heiland und Erlöser Jesus Christus hinzugeben. Ihr brauchet nur mich zu rufen oder zu wollen, dass ich bei euch bin und euch schütze gegen das Böse, und nichts Schlechtes wird sich an euch herandrängen können, weil mein Wille allen Kräften wehrt, die euch schaden wollen. Vorausgesetzt aber immer, dass ihr selbst mein sein wollet, dass ihr den ernsten Willen habt, mich selbst und mein Wohlgefallen zu erringen. Also ihr mir bewusst zustrebt. Zwar wird mein Gegner dann gerade euch heftiger angreifen, er wird euch mit allen Mitteln von mir abzudrängen suchen, und er wird euch sein Reich vorstellen als erstrebenswert. Er wird unter einer Maske zu euch kommen und euch das, was er verlangt, so schmackhaft wie möglich zu machen suchen, um eure Sinne zu verwirren, damit ihr glauben sollet, dass es euch nicht schadet. Er findet schon die rechten Mittel, euch zu verführen. Doch ihr erkennet ihn sicher und auch sein Ränkespiel, solange ihr mit mir Verbindung suchet. Immer sollet ihr nach mir rufen. Immer sollet ihr den Namen Jesus voller Innigkeit aussprechen, wenn ihr selbst im Zweifel seid oder euch von meinem Gegner bedroht fühlt. Nur dürfet ihr nicht mich aus euren Herzen verdrängen, denn dann hat mein Gegner leichtes Spiel und ihr erlieget seinem Begehren. Ihr selbst seid oft zu schwach, ihm zu widerstehen, und darum solltet ihr den zu Hilfe rufen, den ihr kennt und sein Herr ist. Und ein inniger Ruf befreit euch von ihm. Der Name Jesus wirkt Wunder, wenn er in tiefer Gläubigkeit ausgesprochen wird. Denn in ihm rufet ihr mich selbst an, euren Gott und Vater von Ewigkeit, der wahrlich nicht euch dem überlässet, mit dem er um eure Seelen kämpft, wenn eure Seelen selbst zu mir verlangen. Amen.